In großer Ruhe. Die Division verlässt diese Gegend, um in Ruhe zu gehen. An einem Morgen marschiere ich mit einem Trupp Quartiermacher nach dem neuen Unterkunftsort ab. Von unserer Kompanie ist außer mir unser Sanitäter als Quartiermacher mitgegangen. Wir laufen mehrere Stunden und kommen durch schöne, bewohnte Dörfer. Wir wandern vorbei an grünen Wiesen und rauschenden Kornfeldern. Hier herrschen noch kein Krieg und kein Tod. Hier fühlt man sich so froh und frei. Der Sommermorgen mit seinem Vogelsang ist wundervoll. Mit einer Freude in der Brust, wie man sie früher als Kind am Vorabend eines großen Festes hatte, wandern wir dahin, sorglos, leicht beschwingt und ein Lied auf den Lippen. Das Dörfchen Mont-Saint-Pével ist unser Ziel. Hier wird das Bataillon untergebracht. Unsere Maschinengewehrkompanie erhält das kleine, angrenzende Segment als Unterkunftsort zugewiesen. Wir beide suchen die Quartiere aus und teilen sie ein, damit alles bereit ist, wenn die Kompanie heute Nachmittag ankommt. Am Mittag trifft schon die Küche ein, gegen Abend die Kompanie. Nach kurzer Zeit sind die einzelnen Gewehrbedienungen in ihren Unterkünften untergebracht. Anschließend ist dann Essenausgabe und Paroleempfang. Für meine Gewehrbedienung habe ich ein schönes Häuschen am Eingang des Dörfchens ausgesucht. Wir haben den Vorteil, dass wir der Schreibstube nicht so nahe liegen wie die anderen Mannschaftsquartiere. Die Stube ist sehr geräumig. 5 aus Brettern zusammengezimmerte Pritschen sind darin, auf denen sich Strohsäcke befinden. Schaubel freut sich über unser schönes Heim. Wir haben alle den einen Wunsch, und zwar, möglichst recht lange in ihm zu verweilen. Am ersten Abend gehen wir zeitig zur Ruhe, denn wir sind von dem langen Marsch müde. Sorglos und traumlos schlafen wir die erste Nacht. Am nächsten Morgen haben wir schön ausgeruht. Draußen zwitschern Vögel und Hühner gackern. Für uns ist das ungewohnte Musik. Dann geht es zum Dienst. Fahrzeuge und Gewehre werden gereinigt. Nachmittags werden die Bekleidungsgegenstände einer Besichtigung unterzogen, damit mangelhafte Sachen ergänzt werden können, soweit dies von der Hand möglich ist. Am Abend machen wir es uns vor dem Haus bequem. Der Quartierwirt leistet uns Gesellschaft. Gestern sah er uns noch ein wenig von der Seite an. Heute ist er schon zutraulicher, auch seine Frau. Es sind schon ältere Leute. Ihr einziger Sohn steht als Sergeant in der französischen Armee. Der Alte geht ins Haus und holt eine Fotografie, die er uns mit gewissem Stolz zeigt. Die Leute wissen wohl, dass wir alle nichts dafür können, dass wir in ihrem Lande sind. Der Alte sagt, der Krieg wäre nur von den Kapitalisten angezettelt. Mit Schaubel unterhält er sich besonders gern, schon deshalb, weil dieser perfekt Französisch spricht. So sitzen wir an diesem schönen Sommerabend wie mitten im Frieden auf der Bank vor dem grün umrankten Häuschen. Rundum zirpen die Grillen. Duft von reifendem Getreide liegt in der stillen Abendluft. Vom Nachbardorf schallt Sensendengeln. Es ist wie zur Erntezeit in der Heimat. Kein Unterschied weiter, nur, dass wir Soldaten sind. Vergessen ist die Front. Vergessen sind alle Strapazen und alle Not. Es ist etwas Wunderbares, einmal der Sorgen enthoben zu sein, die uns in unserem Frontdienst stetig bedrücken. Der gewaltige Kontrast zwischen Front und Gegenwart lässt uns diese Stunde doppelt schön erscheinen. Heute ist für uns ein Feiertag. Wir sitzen noch lange, denn wunderschön ist die laue Sommernacht. Die anderen verschwinden nach und nach. Auch der Franzose legt sich zu Bett. Schaubel und ich bleiben allein. Wir wollen diesen Abend genießen und auch die folgenden. Es kommt nicht oft vor, dass man so weit ab ist von der Front, wo man den Krieg vergessen kann. Schade, dass Thiel nicht mehr unter uns weilt. Er hat die ewige Ruhe angetreten. Nächtliche Stille liegt über dem Ort. Nur die Grillen zirpen noch. Ein Soldat, der sich irgendwo verspätet hat, trabt seinem Quartier zu. Noch ein Weilchen lauschen wir, dann suchen auch wir unsere Lager auf. Während Schaubel rasch einschläft, bleibe ich noch lange wach liegen. Im Nachbargehöft kräht schon ein Hahn. Endlich schlafe auch ich ein. Im Allgemeinen haben wir wenig Dienst. Wir sollen uns ausruhen vom anstrengenden und nervenzerrüttenden Frontdienst. Nur eines gefällt uns nicht. Es gibt viel weniger Verpflegung. Und gerade sie ist beim Soldaten ein wichtiger Faktor. Während bisher der Mann alle 2 Tage ein Brot bekam, muss es hier 3 Tage reichen. Die Fleisch- und Fettrationen sind auch kleiner und das Mittagessen geringer geworden. Wenn der Soldat nicht das erhält, was er unbedingt braucht, greift er, wenn ihm dazu die Möglichkeit gegeben ist, zur Selbsthilfe. Die Folge ist, dass die Kartoffelfelder der Umgebung des Nachts heimlich abgeerntet werden. Auch Kirschbäume und Beerensträucher finden dabei Beachtung. Bei diesen nächtlichen Exkursionen gibt es Zusammenstöße mit Feldgendarmen, die die Kartoffelfelder bewachen. Sie ziehen dabei natürlich die kürzeren. Die Lanzer nehmen die Gewehre mit und machen kurzen Prozess. Die Ortskommandantur beschwert sich beim Bataillon, aber niemand weiß, wer die Übeltäter sind. Unsere beiden Alten gestatten uns auch, im Garten Beeren zu essen, so oft wir wollen. Auf die großen Kirschbäume können wir jeden Tag steigen und uns gütlich tun. Sie hängen ja auch so voll, dass wir noch lange essen können. Die Früchte sind überreif. Und des Abends sitzen wir wieder auf der Bank vor dem Haus. Wenn es ganz ruhig ist, dringt manchmal dumpfes Grollen eines schweren Einschlages an unser Ohr. Und wenn es recht dunkel ist, kann man auch fernes Wetterleuchten sehen, das von den Blitzen der Geschütze stammt. Neuer Ersatz ist angekommen, direkt aus dem Rekrutendepot. Es sind alles sehr junge Leute. Sie werden auf die einzelnen Gewehre verteilt, auch ich bekomme einen. Er ist Pommer, heißt Lumpe und macht seinen Stiefel für sich. Diese jungen Leute brauchen immer eine gewisse Zeit, ehe sie den Kontakt zu uns Älteren finden, obwohl man alles tut, um ihnen das Leben so leicht wie möglich zu machen. Unser Lumpe ist aber gleich an einem der ersten Tage aufgefallen. Er interessiert sich nämlich für Hühnereier. Und da stellt es sich heraus, dass er eigentlich gar nicht dumm ist. So hatte Lumpe gesehen, dass unser Franzose Hühner hat. An einem Nachmittag, als er annahm, die Luft sei rein, ist er den Hühnern nachgestiegen. Bei seiner Exkursion hatte er aber Pech. Auf dem Futterboden, wo er die Eier suchte, befand sich eine unsichtbare Luke. Und so geschah es, dass Lumpe in einem Schuppen landet, wo der Franzose gerade Holz hackt. Der Franzose ist sofort im Bilde, weshalb sich Lumpe hier oben herumtreibt. Er macht ungeheuren Krach. Er kommt zu mir, ich soll ihm Lumpes Namen angeben, damit er ihn auf der Kommandantur melden kann. Dort findet die Zivilbevölkerung starke Unterstützung. Nach längerem Zureden gelingt es aber Schaubel, den Franzosen von seinem Vorhaben abzubringen. Denn wir hätten alle zusammen Unannehmlichkeiten gehabt. Lumpe aber nehmen wir ernstlich ins Gebet und machen ihn auf die Tragweite seiner Handlung aufmerksam. Er hatte nicht geglaubt, dass es in Frankreich so genau darauf ankommt. Seit dem Tage ist Lumpe uns gegenüber viel offener und kameradschaftlicher. Die Ruhetage vergehen verhältnismäßig rasch. Schon bald 3 Wochen befinden wir uns hier. An der Front geht es zuweilen etwas lebhafter zu, man hört oft Geschützdonner, hauptsächlich dann, wenn wir Frontluft haben. Als es an einem Abend wieder einmal recht grollt, gehe ich mit Schaubel nach dem Dorfe Mons. Von dessen Kirchfelsen soll man nach der Front sehen können. Die Kirche steht auf einem schroff emporstehenden Felsen, den wir besteigen. Wir klettern sogar auf die Kirchhofsmauer. Die Luft ist klar. Fern am Horizont steigen in dem altbekannten Rhythmus die Leuchtkugeln von Freund und Feind. Dort vorn zuckt das Mündungsfeuer der Geschütze. Dazwischen kracht hin und wieder der Einschlag eines schweren Kalibers. Und dies geht nun schon jahrelang so, jede Nacht, immerzu. Mit einer gewissen Wehmut schaut man frontwärts. Man denkt mit Bangen an die Kameraden, die zurzeit dort in dem Feuer liegen. Zugleich überkommt uns das glückliche Gefühl des Geborgenseins. Wie lange noch? Bald werden wir auch wieder davon liegen. Andere Truppen werden hier ausruhen und andere Kameraden von hier aus nach der Front schauen und uns bedauern, genau wie wir es jetzt tun. Vielleicht marschieren wir schon morgen wieder frontwärts, wenn es an irgendeiner Stelle brenzlig werden sollte. Wer kann es wissen? Unberechenbar sind die Launen des Schicksals. Nachdem wir lange genug geschaut haben, wenden wir uns wieder heimwärts. Zufällig kommen wir an einer Kantine vorbei. Wir gehen hinein. Einige Soldaten sitzen drin. Wir trinken eine Flasche Wein auf unsere Gesundheit und auf baldigen Frieden. Dann schlendern wir durch die warme Sommernacht unserem Quartier zu. In den folgenden Tagen haben wir etwas mehr Dienst. Wie das kommt, können wir auch nicht erraten. Vielleicht nimmt man an, dass wir nun genug ausgeruht haben. Die Zahl der Maschinengewehre ist wiederum um 2 erhöht, so dass unsere Kompanie jetzt 12 schwere Maschinengewehre besitzt. Als wir an einem Nachmittag nach Beendigung des Dienstes recht gemütlich im Garten ruhen, kommt eine Ordonnanz von der Schreibstube angerannt mit dem Befehl. Um 17.30 Uhr steht die Kompanie marschbereit auf dem Appellplatz. Na, ich denke, jetzt ist es aus mit der schönen Ruhe. Schleunigst packen wir unsere Klamotten. Natürlich, Lumpe ist nicht da. Frank, der zuerst fertig ist, sucht ihn und findet ihn gemütlich schlafend im Gebüsch des Gartens. Wir verabschieden uns von dem Ehepaar und eilen nach dem Appellplatz. Zur festgesetzten Zeit steht die Kompanie. Kurz danach marschieren wir in Richtung Mons ab. Hinter Mons auf einer großen Wiese sammelt sich das Bataillon. Wir müssen warten. Nach einer halben Stunde erscheint der Bataillonsstab. Die Kompanieführer melden, der Kommandeur spricht einige Worte und dankt, dass alles so geklappt hat. Die Kompanien dürfen wieder in ihre Quartiere abziehen. Das war blinder Alarm. Allgemein herrscht große Freude darüber, dass wir wieder in die Quartiere zurückmarschieren können. Ein Lied nach dem anderen wird angestimmt. Der alte Franzose staunt nicht schlecht, als wir 2 Stunden später wieder in unserem Quartier einziehen. Er hatte schon einen kleinen Schreck bekommen, weil wir so plötzlich verschwanden. Er meint aber, dass wir trotzdem nicht mehr lange hier sein werden. Er sollte recht behalten. Dieser Tag findet seinen Abschluss in einem Bierabend, wo die durch den Alarm entstandene Aufregung weggespült werden konnte. Eine Latrinenparole geht um. Es heißt, wir kämen nach Russland. Vielleicht ist etwas Wahres an der Sache, denn es werden gerade jetzt viel Truppen ausgetauscht. Wir sind zuletzt auch von Regimentern abgelöst worden, die aus Russland gekommen sind. Das wäre für uns eine begrüßenswerte Abwechslung. Vielleicht dient aber diese Parole auch zur Irritierung des Gegners, der überall seine Informationsquellen hat. Es ist eigenartig, dass die Bevölkerung eher über die Veränderung der Truppe unterrichtet ist als wir. Die Wahrnehmung haben wir schon öfter gemacht. Während wir noch keine Ahnung hatten, dass wir von einem Frontteil wegkamen, wussten die Leute bereits, wohin wir kamen. An einem der folgenden Tage ist eine große Divisionsübung angesetzt. Ich habe gerade mit meinen Leuten Fliegerwache. Die anderen Gewehrbedienungen rücken in aller Frühe ab. Im Ort ist Ruhe. Das Fliegergewehr ist in einem Garten aufgestellt, der zum Gehöft gehört, in dem die Schreibstube liegt. Hier weiden auch die Pferde der Kompanie, soweit sie nicht im Dienst sind. Wir sitzen alle 4 im Schatten des großen Kirschbaumes, an dem noch ein Teil vertrockneter Früchte hängt, die nun abfallen und von uns aus Langeweile zusammengesucht und verziert werden. Wir freuen uns, dass wir nicht an der Übung teilnehmen brauchen. Dabei vergeht der Vormittag. In dieser Gegend hat sich bis jetzt noch kein fremder Flieger sehen lassen, seitdem wir hier sind. Ausgerechnet heute muss einer hier umhergondeln. Anscheinend will er sich die Divisionsübung mit ansehen. Deshalb kommt er recht tief herab und stellt sogar den Motor ab, als er sich dem Dorf nähert. Da wir aber weiter nichts zu tun haben, als auf Flieger aufzupassen, haben wir ihn bald entdeckt und nehmen ihn unter Feuer. Sofort steigt er höher, bald ist er über uns hinweg. Da schießen irgendwo anders Maschinengewehre auf ihn. Schon kommt er wieder angeschnurrt. Noch einmal nehmen wir ihn aufs Korn. Dann steigt er ziemlich hoch und fliegt wieder frontwärts. Wir sehen noch, wie sich dann die Abwehrgeschütze seiner annehmen. Schrapnellwolken verfolgen ihn, bis er unseren Augen entschwunden ist.